Deutschlandfunk, Medias Res. Und wir bleiben beim Thema Wahrheit und Fact-Checking. Denn im Nachhinein ist es immer noch ziemlich unglaublich, dass der Stern, damals noch Nannens Wundertüte, auf die gefälschten Hitler-Tagebücher hereinfallen konnte. Das ist nun 36 Jahre her, doch, Stichwort Relotius, immer noch aktuell. Das Hamburger Magazin hat nun seinen Teil zur Historisierung des größten Medienskandals der Nachkriegsgeschichte getan und bietet einen wöchentlichen Podcast dazu an. Michael Borgers hat für uns reingehört. Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. An diesem Tag, so erinnert der Podcast Faking Hitler gleich zu Beginn, habe der Stern auf einer internationalen Pressekonferenz seine Jahrhundertstory vorgestellt. Die Geschichte eines Reporters, der geglaubt hatte, die originalen privaten Tagebücher von Adolf Hitler gefunden zu haben. Eine Geschichte, von der sich Stern-Herausgeber Henry Nannen schon bald distanziert hat, wie der Podcast ebenfalls deutlich macht. Und dann habe ich diesen Vorspann gelesen und habe gelesen, dass die Geschichte neu geschrieben werden muss. Daraufhin habe ich als Erster sofort gesagt, seid ihr denn wahnsinnig geworden? Denn die Geschichte, so Nannen, sei geschrieben worden von Hitler und seinen Vasallen. Die kann man doch nicht mit Tagebüchern wegdiskutieren. Doch vor diesem Urteil stand der Hype. Das Feuer entfacht für den erhofften journalistischen Scoop hatte Gerd Heidemann, ein ehemaliger Kriegsberichterstatter und ein Journalist, der seine Recherchen akribisch dokumentiert hat. So hatte er die Gespräche mit Fälscher Konrad Kujau, der sich als Konrad Fischer vorstellte, mitgeschnitten. Ja, schönen guten Abend, Herr Fischer. Heidemann. Guten Abend, Herr Heidemann. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich für das Bild bei Ihnen und Ihrer Frau bedanken. Bitte schön. Anfang der 1980er Jahre, als Heidemann glaubte, der Geschichte seines Lebens auf der Spur zu sein, sei er ein Star-Reporter gewesen, befindet der Podcast. Star-Reporter, ein Superlativ, mit dem heute, mehr als 35 Jahre später, auch Klaas Relotius beschrieben wurde, also der Journalist, der für den größten deutschen Presseskandal dieser Tage verantwortlich ist. Michael Seufert, zur Zeit der vermeintlichen Hitler-Enthüllungen beim Stern, findet die Bezeichnung im Deutschlandfunk-Interview in beiden Fällen schwierig. Filmstars mag es ja geben, aber Reporter sollten immer auf dem Fußboden bleiben. Was die beiden, Heidemann und Relotius, verbinde, sei gewesen, was sie durften in ihren Redaktionen. Heidemann war ein hervorragender Rechercheur, der wirklich sich verbissen hat in Themen. Und das war sowohl hervorragend als auch gefährlich, denn er verlor sehr schnell die Distanz zu seinen Themen. Und auch Klaas Relotius hat ja einen Sonderstatus beim Spiegel gehabt. Man hat ihm schließlich alles geglaubt. Nach seiner Zeit bei der Hamburger Wochenzeitschrift schrieb Michael Seufert ein Buch über den Skandal um die Hitler-Tagebücher. Auch er wird noch in dem 10-teiligen Stern-Podcast zu Wort kommen, als der Mann, der damals nach Bekanntwerden des Skandals für Aufklärung sorgen musste beim Stern. Damals als Politikmagazin auf Augenhöhe mit dem Spiegel. Seine Kollegen dort, die nun vom Fall Relotius am meisten betroffen sind, sieht der ehemalige stellvertretende Stern-Chefredakteur vor einer ähnlich schwierigen Aufgabe. Der Spiegel müsse alle Arbeitsabläufe hinterfragen und wieder skeptisch gegenüber jedermann werden, auch innerhalb des eigenen Hauses. So hätten beim Stern Autor Heidemann und sein Ressortleiter die Hitler-Tagebücher quasi direkt an den Vorstand des Verlages verkauft, ohne die Chefredaktion zu beteiligen. Das ist der Grund, weshalb das schief gehen musste. Für mich ist es eine programmierte Katastrophe gewesen. Der Podcast erzählt dieses dunkle Kapitel des Stern nicht neu, aber als unterhaltsame Geschichte. Originale Aufnahmen wechseln sich ab mit neuen Interviews und Passagen aus den erfundenen Memoiren Adolf Hitlers, wie dieser. Mit E musste ich wieder einige ernste Worte reden. Sie glaubt, dass ein Mann, der an der Spitze Deutschlands steht, sich so viel Zeit nehmen kann, wie er will, um privaten Sachen nachzugehen. Sie hat in ihren jungen Jahren keine Ahnung, was es für ein Kampf ist, Kanzler des Reiches zu sein. Mit dem Wissen von heute fällt es schwer, Sätze wie diese ernst zu nehmen und für echt zu halten. Auch im Fall von Klaas Relotius fragen sich heute viele, warum der Reporter so lange seine Geschichten veröffentlichen konnte. Wenn es vor allen Dingen darauf ankommt, dass schön geschrieben wird, dass tolle Geschichten erzählt werden, dass man plötzlich auch schreibt, was der Handelnde denkt und dergleichen. Wenn das bejubelt wird und auch in Journalistenschulen gelehrt wird und nicht großes Gewicht auf die Recherche gelegt wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn sowas dabei rauskommt. Und welcher Skandal ist nun der größere? Das wolle er nicht entscheiden, sagt Seufert. Fatal sei nur, dass sich Geschichte in dieser Form wiederholt habe. Und das erzählte uns Michael Borgers.